Geht's los? Ich weiß nicht. Sind wir schon drauf? Ah, ja. Hallo? Hallo. So, geht, Leute. Das Eis ist wieder gebrochen. Ja. Sind wir da, Mensa-Podcast. Guten Tag. In dein Ohr. In dein Ohr drin. bevor wir jetzt hier die kommende Woche besprechen, müssen wir noch vielleicht noch kurz anteasern. Ja, die. Ja. Es gibt eine große Neuigkeit. Ja, wir sind nämlich sehr erfrischt. Erfrischt. Wir waren unterwegs in der Mensa. Ja. Und da war es kalt. Unter anderem war es auch heiß und feucht. Das war auch heiß und feucht. Ja. Genau, wir haben eine Mensa-Führung bekommen, exklusiv vom Chefkoch der Mensa. Mhm. Wurden wir dankenswerterweise eingeladen, um uns die Mensa mal von innen, von hinten, von unten und von oben anzuschauen. Ein Schelm, wer Böses dabei. Und haben da schon einige sehr interessante Fakten bekommen, die wir nachher in der Liste abarbeiten werden. Ja. Arbeitstitel, die 10 unglaublichsten Fakten über die Mensa. Über Inside Mensa. Die nur 9 sind, stehe ich gerade auf meiner Liste. Vielleicht habe ich nur 10. Okay. Dann ich glaube, es ist nicht zu hoch gegriffen, wenn man sagt, es war das Highlight des Studiums bis jetzt. Die Mensa-Führung. Ja, also ich erinnere mich noch an Andis Gesicht. Das ja. Aber, oh, genau. Bin geflasht. Ja, ich bin immer noch geflasht, ja. Jetzt, wo wir gerade darüber reden, kommen diese ganzen Emotionen wieder hoch. Und lass uns erstmal... Ja, halt sie noch ein bisschen fachlich, zurück. So ein bisschen fachlich nochmal reingehen. Bevor ich mich gedanklich austob. Haben wir alle den gleichen Plan? Erstmal kurz einen kurzen Check. Was geht's bei euch im schnellen Teller? Kräuterrahmlinsen. Ah, okay, dann passt Bauernspätzle. Das. Ja. Am Montag. Schneller Teller, okay. Kann man skippen, würde ich sagen, direkt zum Essen 1, oder? Finde ich nicht. So wie die anderen 5000 Leute gefühlt. Also ich finde es einen guten, schnellen Teller. Ja, das ist wie Linsen, ganz ehrlich. Das ist so 2/3 Linsenspätzle. Es wird wieder so viel los sein, wie die letzten Tage und... Wer geht denn Falafel, oder was? Überhaupt, weil bei Essen 1 wird immer die Schlange sein und bei allen anderen nichts los. Also je nachdem, wie man Zeit hat und Bock hat anzustehen, dann kann man das machen. Essen 1 jetzt. Die Falafel mit Kräuterdippen, Mango-Curry-Dippen. Beziehungsweise hat natürlich auch immer was mit der Uhrzeit zu tun. Gell? Heutzutage im Moment ist gerade ja immer so, dass diese UB-Zeiten, diese Fachbibliothekszeiten so unsäglich gleichzeitig alle anfangen und aufhören. Deswegen diese. Eigentlich ist ja ganz einfach. Man muss vor 12 gehen oder nach 13 Uhr. Dann ist nichts los. Ja, das stimmt. Das ist eigentlich ganz einfach. Ja. Aber man selber hockt halt auch in der Bibel. Aber wer kann das heutzutage? Ich meine, wer kann das heutzutage? Wer kann das heutzutage? Ja, das ganze Studierendenvolk kann das natürlich nicht. Die sind auf die Bibliothekszeiten angewiesen. Nur das schaffende Volk kann das vielleicht. Okay. Ja. Dann Shade, Essen 1. Rollen zum Shade. Falafel. Ja. Ja, Kräuterdip. Gut. Reichen die Dips auch? Klassiker. Weiß ich auch nicht. Kräuterdip. Das ist immer mein Manko-Bissel. Der Couscous-Gemüsesalat, das ist auch eher eine trockene Angelegenheit. Ja, kommt drauf an. Manchmal nicht, manchmal schon. Ja. Richtig. Das ist halt so ein 50-50. Und wenn du dann halt 50-50. Eine halbe Stunde anstehst für so eine 50-50-Geschichte, das kann halt auch mal. Ja, besser als eine halbe Stunde fürs Hähnchenbrust Hawaii anzustehen. Das stimmt. Das wird nicht passieren. Davon wird groß abgeraten. Ja. Ich weiß, wo die Gitterkartoffeln herkommen. Ja, habe ich auch gesehen. Ja, da würde ich mir mal vorbehalten, gell? Okay, also der schnelle Teller aus pragmatischen Gründen ist auf jeden Fall eine Option am Montag. Und Essen 1 vielleicht eher für den abwechslungsreichen. Ja, für den Genießer, die Genießerin ist Mittagstisch. Das natürlich geboten, aber sonst. Okay, am Dienstag gibt es den schnellen Teller mit dem Nudelsalat. Das ist. Bauernwurst. Neu, oder? Ungewöhnlich. Und Spinat-Federstreifen. Ist eine ganz komische Kombination, oder? Was hat er sich da wohl gedacht? Bauernwurst. Entweder eine Bauernwurst oder ein Spinat-Federstuhl. Das ist was Neues. Und isst man so einen Nudelsalat oder isst man das mit so einer Wurst? Ja, das gibt es. Feschbar halt. Ist das so ein Feschbar? Aber mittags. Du, ja. Also mir ist es auch relativ fremd. Schleierhaft alles. Das könnte eins dieser ominösen Experimente sein. Das Problem ist halt, der Nudelsalat, man weiß hier wieder mal nicht, ist der mit Sahne angemacht? Oder ist es ein klassisch schwäbischer Nudelsalat? Essig und Öl? Oder doch ein mediterraner? Was auch keine Sahne dann beinhalten würde. Weil ich finde, Nudelsalat mit Sahne geht halt nicht. Nee, oder? Das ist viel zu norddeutsch so. Mit der Sahne. Wo sind wir denn? Also hatte schon mal das Essen 1 gegessen, Sommerreissalat, Melone, jo. Zucchini, Bio-Tofu, ja. Kokosjoghurt, Pipapo. Top Essen. Okay. Wirklich gut. Ja. Die Frage ist nur, Simit oder Fladenbrot? Da will man natürlich Simit haben eigentlich. Ganz klar. Nope. Das Fladenbrot streiche ich hier direkt mal fett durch. Simit ist dieser trockene Kringel. Das ist korrekt. Der ist nicht trocken. Der ist nicht trocken. Der ist nicht. Ich glaube, du hattest da so eine schlechte Erfahrung. Ja, posttraumatisch hier irgendwie. Ja, na, ich glaube, da würde ich definitiv. Ich glaube, da nehme ich das Fladenbrot. Den Simit könnt ihr euch sonst wo hinstecken. Denkst du, das ruft man dann so rein? Zweimal Simit und dreimal mit Fladenbrot? Ja, ich glaube nicht. Ich glaube, am Anfang kommt Simit, weil da weiß man, das ist das Gute. Und dann, wenn Simit auch nicht, dann das ist nicht wahr. Das ekelhafte, trockene Fladenbrot noch kommt. Gehen wir nochmal schnell ins Kühlhaus und tauen das auf. Naja, okay. Aber sonst ist es ein sehr leckeres Essen. Der Kokosjoghurt schmeckt nicht so richtig nach Kokos, aber das finde ich jetzt nicht negativ. Und der Bio-Tofu, der Bio-Tofu kommt nicht von Typhoon-Tofu. Ja, sonst wird es dran stehen, das wissen wir ja auch. Dazu später mehr. Und Essen 2 gibt es Schweinegeschnetzelte, Züricher Art. Klassiker, aber... Kannst du da was zu sagen, Anni? Dass ich das früher sehr gern gegessen habe. Aber ich glaube, dafür ist einfach sind die Alternativen an schnellen Teller und beim Essen 1 zu verlockend, als dass man zu dem alten Klassiker greifen würde. Da gibt es bestimmt den einen oder anderen Professor, die eine oder andere Professorin, Dozentin, wie auch immer, die gerne da auf die alten Tage, weißt, Kartoffelrisch, die sich reinpfeifen. Aber nee, ich glaube, da würde ich dann doch mal den Salat probieren. Okay, ich bin viel zu aufgeregt. Ich will auf diese Scheißliste. Ja. Ich bin öde, der Plan an. Ja, ich will über unsere Mensa-Erfahrungen reden. Wir ehren die Mensa und ihre Mitarbeiterin, indem wir den Plan hier vorziehen. Den Plan ehren. Sei ein Ehrenmann und okay, zieh's durch. Dann ziehen wir es noch durch. Ich halte es da nicht mehr aus, aber gut. So, wir machen halt schnell. Es gibt so schnell einen Teller, sag's uns. Kalbkrautenrisotto, italienische Gemüsepfanne, habe ich noch nie gegessen. Das gibt's am Essen 1. Wow, so schnell. Zucchini-Köfte, Currysoße. Aber gut, wenn wir jetzt einfach nur den Plan vorlesen, das ist... Ja, du musst halt schnell noch dein Urteil schreiben. Schnell noch das Urteil, oh Gott. Was sagst du zu Zucchini-Köpfen? Minus. Finde ich gut. Was sagst du Essen 2? Zitronenhähnchen, Sahne, Soße, Rucola, Tomaten, Fusilli-Nudeln, keine Ahnung. Aber. Das ist neu, oder? Ganz geil. Ist neu, ja? Das Zitronenhähnchen gab es schon mal, glaube ich. Sicher? Ja, das gab es schon mal, aber. Sahne-Soße. Ich glaube tatsächlich, ich werde an dem Tag das Perlkraubenrisotto endlich mal probieren. Ah ja? Weil ich mag die Zucchini-Köfte nicht und das Zitronenhähnchen. Die Zucchini-Köfte sind nicht schlecht. Ja. Ich finde nur, dass die Currysoße manchmal ein bisschen oder zu wenig vielleicht auch, aber das ist ein bisschen arg abgefahren wird's technisch, finde ich. Aber ja, gut, was gibt's noch? Dunstig! Die Elbler Macaroni mit Bio-Rauchtofu und Tomatensauce. Ach, wenn es nicht was Gutes bei Essen 1 geben würde, würde ich die auch mal nehmen. Probieren. Ich meine, man könnte ja auch beides nehmen. Die sollen ja gut sein. Aber die Apple Macaroni gab es schon lange nicht mehr mit Fleisch, ne? Die werden jetzt das umgestellt auf Bio. Wird umgefallen auf Bio, Rauchtofu, ja. Das war das für Fleisch früher. Rauchfleisch. Was soll das sein? Ja, so Speck, ja, so, oder? Ja, so abgehangener Speck. Das ist doch kein Fleisch. Der Speck. Das ist Speck. Gut, arabischer Salat beim Essen 1. Beim Essen 1 sind wir Top-Essen. Mit diesem ekligen Fladenbrot, wie es vorher ist. Richtig, da wäre auch der Simit besser angebracht. Ja. Aber ich meine mich zu erinnern, dass wir diese Woche in der Mensa waren und dieses Fladenbrot gelobt haben. Ja, das war jetzt auch du. Ja, das Fladenbrot ist okay. Jetzt wird gedisst, das Fladenbrot. Vielleicht hört es zu. Es ist gut, das Fladenbrot, aber das Simit ist einfach besser. Okay, agree to disagree. Köttbullar Essen 2, nicht unser Fall. So sie bauen Spätzle langsam. Nee. Aber es gibt eine treue Fanbase. Also gibt's vom Köttbullar. Ja, die gibt's. Gibt's auch? Auf jeden gibt's die. Team Texas Pfanne. Ja, wollte auch gerade sagen, Team Texas Pfanne. Wenn du montags Hähnchenbrust Hawaii nimmst, musst du glaub Donnerstag auch das Köttbullar. Ich glaube, da bist du sehr über einen Kamm gerade am Scheren. Okay. Ihr habt noch nicht so viel Erfahrung mitgemacht. Viele schwören ja auf das Köttbullar aus dem Ikea, aber. Fahre ich nicht extra hin. Dann lieber den Hotdog. Das, ja, dann lieber den Hotdog. Obwohl das auch ekelhaft ist. Der ist richtig ekelhaft. Aber am Freitag steht auch fest, was man da nimmt, gell? Und zwar... Ja. Das indische Lindencurry, Gurkendip, Basmati, Papadam. Ja. Und der Beilage. Papadam. Voll vergessen zu fragen, wo das Papadam liegt. Im Keller. Ich wollte fragen, ob die das selber machen. Scheiße. Na, wir waren so geflasht, wir haben einiges vergessen. Alle wichtigen Fragen vergessen. Nee, aber da gibt immer noch genügend Sachen, um euch zu flashen, glaube ich. Ja. Ich meine, es war nicht das letzte Mal, dass wir dort waren. Mensch, ja, klar. Sind wir da jetzt? Ich, früher oder später werden wir da so im Eck in diesem Büro, was über die. Essen wir da? Nee, da ist dann auch unser Büro. Da kommt ein Tonstudio rein. Grüßen wir, lässt grüßen. Live on air sind wir. Live on air. Also, lieber Chef, glaub nicht, was du hörst. Okay. Aber doch, aber eigentlich plotten wir hinter deinem Rücken die Übernahme. Gut. Jetzt ist raus. Aber vielleicht gehen wir mit dem Milchreis, weil das war ja auch eine Frage. Das ist dein Übergang. Das ist mein Übergang. Das haben wir aber hier schon. Das kommt weiter hinten. Das kommt weiter hinten. Das passt nicht so ganz. Ah, okay, schade. Ich dachte, Dogmatik. Übergang machen. Ja. Feste Größe. Na komm, mach Haus raus. Komm. Smooth Fee. Ja, okay. Smoothen. Ja, der Milchreis ist eine feste Größe, weil das einfach schon von Anfang an von den Nonnen gekocht wurde, damals. Du musst vielleicht erstmal droppen, dass die Nonnen früher die Mensa gemacht haben. Das wollte ich dir überlassen. Ah, danke schön. Ja. Platz Nummer 4 nämlich. Wir starten die Lichter einfach in der Mitte. Ist doch auch geil. Bevor es die Mensa gab, haben Nonnen im KG1 im Keller gekocht für die Studenten. Ja. Und haben schon damals freitags den Milchreis gemacht. Und deshalb gibt es den Milchreis immer noch. Und er ist auch nicht aus dem Speiseplan. Und er hat schon auch damals so geschmeckt wie heute. Mhm, nicht so gut. Aber vielleicht gibt es den bald mit Haferdrink. Den gibt es mit Haferdrink oder nicht? Das kann man noch. Es gibt inzwischen vegan, ja. Ja, aber der hat gesagt, dass das war das Neues, wäre mit Haferdrink. Hier steht es nicht dran, dass der auf Wunsch vegan sein wird am kommenden Freitag. Das stimmt, ja. Aber egal. Es gab ja immer eine geile. Da habe ich ehrlich gesagt noch nie drauf geachtet, weil das ist mir egal. Ja, okay. Aber das ist doch krass, oder? Dieses Essen, das so einen Nährwert hat von -3, ist da so fest etabliert im Speiseplan. Ich meine, es ist nur Kohlenhydrate. Was für ein Nährwert? -3. Ja, halt, -3. Da ist kein Gemüse dabei. Da sind nicht. Ist das die Weight Watchers Tabelle? Das ist einfach ein negativer Wert, um den Milchreis hier also in der Tabelle zu verorten. Fee hat so eine gute Figur, da hat keine Ahnung, wie die Nährwerte wirklich funktionieren. -3. Der hat einen guten Stoffwechsel, der braucht sich da keine Gedanken machen. Der haut sich rein, was geht. Aber nicht den Milchreis. Nicht den Milchreis. Okay, jetzt sind wir durch mit dem Speiseplan. Yeah. Rekordzeit, oder? Rekordzeit, weiß ich nicht. 14 Minuten sind wir schon drauf. Und er. Okay. Ether. Ja gut, dann... Es sind ja nur 3 Zeilen. Ich meine, die Tofu-Wurst ist weg aus dem Stimmt. Kiosk. Ja, die ist auch gar nicht gelaufen. Ach stimmt, das war eine kurze, ein kurzes Gastspiel. Ist nicht gelaufen, hast du gesehen. Hast du jemanden gesehen? Nee, ich habe niemanden gesehen. Ich glaube, es hat niemand gewusst einfach. Doch. Ich stand ja auf dem Plan. Stand auch an dem Kiosk jetzt auch dran. Gut, dann kommen wir jetzt zu den 9 unglaublichen Fakten über die Mensa. Und es sind nur noch 8 Fakten, denn einen haben wir schon gedroppt. Aber wir kriegen wahrscheinlich auch noch 9 zusammen. Ich starte einfach direkt. Sollen wir bei 1 starten oder bei 9? 9 ist eher so, 1 ist der Knaller. Lass bei 9 anfangen, weil dann kommt der Knaller zum Schluss. Oder dann können wir nochmal so ein Feuerwerk loslassen. Okay. Die Nummer 9. Wir haben natürlich die Bowl für Wochenangebot dem Mensa-Chefkoch gepitcht. Ja. Und gesagt, dass wir das gerne hätten. Aber es wird wahrscheinlich nicht kommen, denn es ist sehr aufwendig, die Bowl zu machen. Ja. Wir haben erfahren, die Bowls ist eines der aufwendigsten Mensa-Essen. Ja, deswegen gibt es sie so als Festessen. Genau, weil natürlich 1000 verschiedene Sachen zubereitet werden müssen und es muss alles irgendwie auf dem Teller landen. Nicht wie der ein oder andere denkt, dass das Reste zusammen gepanscht werden oder so. Ja. Die Bowl ist immer fresh. Das merkt man ja auch eigentlich, ja. Oder? Alles ist frisch, was da drin ist. Und deswegen wird es die Bowl fürs Wochenangebot momentan eher nicht gehen. Mhm. Vor allem, weil man die Bowl auch, wie wir erfahren haben, eigentlich nur an diesem Förderband machen kann. Ja, stimmt. Weil, Essen 1, Essen 2 Ausgabe ist logistisch problematisch. Ja. Die Assembly Line ist die Assembly Line, ja. Die mal fast abgebaut werden sollte. Ja, stimmt. Aber dann hat sich irgendjemand Gott sei Dank dafür eingesetzt, dass sie nicht abgebaut wird. Und wir kommen in die Genuss von der Bowl. Gott sei Dank, sonst hätte es wahrscheinlich jetzt die Bowl nicht gegeben. Hätte es nie gegeben. Weil wir wären nicht auf die Idee gekommen, lass mal die Bowl am Essen 1 zubereiten. Dann stehen da irgendwie 8 Leute auf der einen Seite und 2, die den Köttbull auch ausschöpfen. Ja, vielleicht. Ich glaube, es hat Probleme gegeben. Okay, Fakt Nummer 8. Machst du gut. Ja. Das Coaching bei Kaufmann hat sich gelohnt, ja. Und zwar ein bisschen Name-Dropping, was die Marken angeht, von einigen Dingen, die es in der Mensa gibt. Die Maultaschen kommen von Bürger! Genau, es sind ganz normale Bürgermaultaschen. Wir hatten das ja auch schon gefragt. Ganz normal. Die sind halt schon gut. Also man, hätte ja auch Böses vermuten können oder so. Warum? Hier von Tipp oder sowas. Von Tipp. Oder hier Aro, diese Großmarke von, na, von aber Metro. Aber es ist Bürger. Es ist Bürger, genau. Die Tofu-Wurst, haben wir uns auch schon gefragt, wo kommt eigentlich die Tofu-Wurst her? Komisch, die so lappig. Die kommt aus Breisach. Nee, sie kommt tatsächlich nicht aus Breisach, ich habe nochmal recherchiert. Nicht. Sie kommt vom Max Breisacher aus Balingen. Oh, Balingen mit Kaiserstuhl. Ja, Balingen mit H. Schon Kaiserstuhl dann, oder? Ja. Genau, also auch eine regionale Tofu-Wurst. Und die auch ein Mysterium, was wir endlich lösen konnten. Es ist die gleiche Tofu-Wurst, die in der Currywurst drin ist und im der Erbsensuppe. In der Erbsensuppe. Es ist genau die gleiche. Aber da gibt es Überlegungen, das zu ändern. Genau. Wenn ich den Mensa-Chef richtig im Ohr habe. Ja. Und zwar will er für die Currywurst eine andere benutzen, eine weiße Tofu-Wurst. Ohne Darm. Ja, Darm. Also die normale hat ja auch ohne keine. Haut. Hat ja auch keine dann. Ja, eine Haut halt. Ist ja nicht. Aber das. Aber das wäre schon ein Upgrade, würde ich sagen. Ja, ja, ich glaube. Ein Upgrade. Ich bin verwirrt über meine Kopfstimme gerade. Ja. Und was gibt's noch? Ah, Schwarzwaldmilch ist auch ein Big Player in der Schwarzwaldmilch in der Mensa. Die Nudeln sind auch von einer regionalen Firma, die ich nicht kannte, heißt Treuringer. Aus Reute oder so. Aus Reute, ja. Kannte ich nicht vorher, aber auch regionaler Hersteller von Nudeln. Mhm. Die Mensa will eigentlich den Taifun-Tofu benutzen. Ja. Aus Freiburg, den wir auch kennen und lieben. Mhm. Und geht aber nicht, weil die keine Großkunden beliefern, die sich auf den Einzelhandel spezialisiert haben. Also, aber das könnte in der Zukunft noch kommen. Ja, man könnte mal unsere Reichweite nutzen und euch animieren, ein paar E-Mails zu schreiben. Schreibt an Taifun. An Taifun Tofu. Dass zumindest die Mensa Rembrandtstraße beliefert werden soll. Ja. Ja. Weil die würden auch bestimmt gut Werbung machen noch für die. Ja. Also mit Sicherheit. Der hat einen guten Namen. Und wie viele Studenten dann da den Tofu probieren und der ist ja voll geil, wo kommt der her? Und dann, Taifun Tofu, den hole ich mir direkt bei. Ja. Schon mal den könnt ihr direkt einen Stand vorm KG4 aufmachen. Ja, der hat einen Stand, hast du schon mal gesehen, beim Münstermarkt. Ja, stimmt. Aber das ist ein bisschen Chaos noch, das Ganze. Ist Chaos, hast du vergessen schon. Wieso Chaos? Das schon mal gegessen, ja. Aber wieso Chaos? Aber das halt irgendwie sehr lange dauert alles, sehr durcheinander läuft irgendwie, da stehen so eine Traube an Menschen davor und keiner weiß, wer hat schon bestellt, muss noch. Nicht so organisiert. Nee. Okay. Deswegen, wenn die ein breites Publikum bedienen wollen, dann weg vom Münstermarkt und rein in die Mensa. Ja. Facts. Ja, das Brot wurde noch angesprochen, glaube ich. Das Brot? Vom Kaiser. Ja, das Brot. Und da habe ich erst gedacht, wie krass. Kaiser ist eigentlich ein guter Bäcker, aber wenn ich mich dran erinnere an dieses Bauernbrot, heißt glaube ich, oder? Ja, ist nicht so gut. Graues Graubrot. Graubrot. Ich frage mich das halt, da bin ich ein bisschen enttäuscht. Ja, das ist nicht so geil. Ich frage mich halt, das günstigste, ob der Kaiser auch das Fladenbrot macht. Ja, ich glaube doch. Ich glaube, hat er gesagt, ja. Ja? Echt? Ja. Also das Fladenbrot viel länger. Das kannst du in der Filiale nicht kaufen. Du, ich will das von mir. Du musst im Vergleich zum Simit, weißt du? Ah, im Vergleich zum Simit ist das Fladenbrot. Aber da hast du das Fladenbrot zu gedisst. Des Todes. Ja. Um meinen Punkt mit dem Simit klar zu machen, habe ich das natürlich gedisst. Oh. Aber man kann natürlich, das kann man nicht, das kann ich nichts gegen sagen, gegen das Fladenbrot. Wenn ich das Fladenbrot wäre, ich würde nicht in deinen Mund wollen. Das ist stabil. Gut. Okay. Sorry, ich stehe für die Rechte von Fladenbrot. Ist okay. Vielleicht kommt es mit dem Fleisch noch später oder droppen wir das hier? Natürlich kommt es noch später. Okay, alles klar. Das Fleisch kommt. Fact Nummer 6. 6. 6. Oh yeah. 6. Bis 2001 gab es in der Mensa so Prägetabletts. Und erst danach gab es richtige Teller und so. Ihr wisst, was so Prägetabletts sind. Ja. So, wie man es halt so klassisch. Ich dachte früher, das ist Trennkost. Das ist Trennkost. Ich hab's nicht besser gewusst. Sorry. Ich dachte, aber wenn das Essen keine Chance hat, sich zu vermischen, das ist dann ist es Trennkost. Aber was ist Trennkost? Macht eigentlich auch Sinn. Ja, aber das Für mich nur als Schale Eiweiß macht es ja keinen Sinn. Ich will ja die Soße bei den Nudeln haben. Ja. Wenn die Soße unter dem einen Ding, dann kannst du da nicht drüber machen. Was ist really drin kostet. Ja, siehst du, gell? Ich meine, wenn du halt zum Beispiel sagst, okay, Salat ist angemacht mit Dressing und dann ist halt da das Hauptgericht, dass sich das ja nicht so vermischt. Nee, eben nicht. Das ist ja was anderes. Das dachte ich. Das war ein gutes Beispiel, um deinen Punkt platz zu machen. Ja, das ist eben nicht. Ich glaube, es geht vielen so. Aber du hat, weißt gar nicht, was drin kostet. Ich glaube, es hat irgendwie was mit den, weiß nicht, vielleicht mit den abends keine Kohlenhydrate. Ja, ich denke, das ist drin. Ich denke schon, ja. Also, das macht mehr Sinn. Egal, okay. Auf jeden Fall finde ich das krass, dass es so lange noch so komische Tabletts gab, weil das, also, es wertet das Essen ja schon ab. Ja, finde ich. Wenn es in so lange drauf geklatscht bestimmt. Klatscht, also. Wie im Knast. Genau, wie im Knast kriegst du ein Tablett. Das ist so negativ. Und ein Graubrot vom Kaiser. Und ein Graubrot vom Kaiser dazu. Also, da bin ich doch froh, dass es dann 2001 mal auf richtige Teller umgestellt wurde. Und wir haben auch gelernt, dass jeder Teller 2-3 Mal benutzt wird pro Tag. Also quasi, wenn man um 13:45 sich was rauslässt, dann haben den Teller schon 2-3 andere Leute benutzt. Mhm. Aber der wurde natürlich... Aber halt, ist das in der aktuellen Phase auch so? Oder ist Okay, wenn ja gut, stimmt, im Normalbetrieb. Stimmt. Früher, wir sind gerade bei einem Viertel des normalen. Ja, stimmt, im normalen, jetzt wahrscheinlich... ich glaube trotzdem, weil die können ja nicht mehr Teller stapeln dann irgendwo, oder? Also ich meine... Ah, okay. Eine Spülmaschine, die wir gesehen haben, die läuft ja. Und da... Könnte ich mir schon vorstellen, dass die dann danach nicht so viel Platz haben, das irgendwo zu... Ja, es wird wahrscheinlich nicht mehr 2-3 Teller sein, sondern halt der Teller wird zweimal benutzt werden, sowas in der Art. Aber wir haben ja hinter die Kulissen geguckt und gesehen, wie gründlich diese Teller gereinigt werden. Ja, sehr gründlich, ja. Und diese Maschine, die ist so 80%, die hat sich in mein Herz gespült. Die ist 80% automatisch. Also. Ja, übelst krass, ja. Das war ein krasses Ding, ja. Krasse Machines. Ja, ja, Saugnäpfe... In der Igelform, neben da Teller, die kleinen Schälchen, Besteck, alles vom Tablett. Magnete sind auch involviert. Und werden dann auf einzelne Förderbänder wieder gebracht, dass die dann zusammen Teller, Schälchen, Besteck durch die Spülmaschine laufen. Ja. Das ist schon faszinierend gewesen. In der Spülküche unten arbeiten quasi nur 3 Leute. Zumindest waren nur 3 Leute da, die da waren. Die ist nicht unten, oder? Doch. Doch, die ist unten, eins unten drunter. Unten drunter. Nicht ganz im untersten, aber... Na, okay. Ja, manchmal habe ich mir so ein bisschen gedacht, so, ich könnte mich hier auch verlaufen, weil die Mensa so viele Gänge und Räume hat in Bereichen, die man als 0815 Studie eigentlich niemals zu Gesicht bekommt. 0815 Studie, wie meinst du damit? Ja, alle nicht, außer uns. Nicht Mensa Podcast Promi. Das meine ich. Ja, also ich meine, das war schon Next Level vom Chef, dass er uns da so viel Zeit eingeräumt hat. 1,5 Stunden, wie lange waren wir unterwegs? Ja, 1,5 Stunden. Wir waren 1,5 Stunden, ja. Und es war wirklich ein absolutes Highlight. Genau, ein Highlight ist auch Platz Nummer 5. Da haben wir nicht 7 übersprungen? Nein, nein. Okay. Haben wir nicht, tatsächlich nicht. 4 müssen wir überspringen, wir werden schon gedroppt haben. Aber jetzt erst Platz Nummer 5. Den fand ich schon relativ spektakulär und wir sind erst bei 5. Der Chefkoch wollte tatsächlich die Mensa komplett vegetarisch machen. Ja. In der Corona-Zeit. Oder war das so? Ja, also als sie wieder eröffnet hat quasi. Ah, aber dann wäre es, glaube ich, schon immer auch vegetarisch geblieben. So wie weil es gut angenommen worden wäre. Genau, weil es gut angekommen wäre. Ja. Aber die oberen Bosse haben es wieder verhindert. Der Tönnies im Aussichtsrat. Der im Aussichtsrat. Ich sage neu, mein Film wird da verkauft. Ja, also die Chefs quasi vom Studentenwerk haben da sich da irgendwie dagegen ausgesprochen. Ja. Scheint so zu sein. Warum wissen wir nicht, aber... Oder es war das Blame Game. Das Blame Game. Aber ich glaube dem Chef, der hat einen sehr aufrichtigen, ehrlichen Eindruck gemacht. Ja. Von daher, interessant, es wäre fast eine Veggie-Mensa geworden. Das wäre schon Next Level gewesen. Das wäre Next Level. Ich frage mich auch, was für einen Aufschrei das gegeben hätte. Ob es einen gegeben hätte? Da hätten die Studentenverbindungen in Freiburg revoltiert. Ich glaube, es hätten ein paar Leute gegeben, die hätten es boykottiert. Texas Funnel Bank. Ja. Ja, Team aber Texas Pfanne sind Revoluzzer. Typ Texas Pfanne wäre doch die Straße. Ich glaube, sie geworfen. Ja, okay. Glaube ich, ja. Glaube ich sofort. Ich meine, man hätte ja zum Beispiel noch ein Fleischgericht übrig lassen können, sagen, okay, die Currywurst gibt's noch. Weiß ich nicht, so ein okayes Essen. Ja, aber dann müssen die jeden Tag Currywurst essen, oder? Ja. Also ich fand ja dann doch, dass ich, und ich weiß nicht, das ist mir schon sehr hängen geblieben in diesen ganzen Suggestions bei dieser Umfrage, die wir mal mitgemacht haben und die wir auch die Ergebnisse besprochen haben, dass die Leute ja gesagt haben, es würde ja reichen, wenn man 3-mal in der Woche Fleisch anbieten würde. Das wäre so die Mittel... Der ja, Mittel- aber weißt du, das sagen nicht die Fleischesser, würde ich sagen. Das sagt nicht Typ Texas Pfanne. Ja, schon. Der sagt halt, ich will schon jeden Tag zumindest die Chance haben, auch was Fleischhaltiges zu essen. Kann ich auch verstehen, aber... Ich meine, das wäre ein Kompromiss gewesen, mit dem man hätte versuchen können anzufangen. Ob das so auf krasse Kritik gestoßen wäre oder ob das so auch akzeptiert worden wäre. Ja, also ich berufe mich da einfach nur auf das, was man da jeden Tag sieht an der Schlange. Also man könnte natürlich das Argument nehmen, hier 60% essen Veggie, also das Essen 1, 40% Fleisch, dass man die Tage so aufteilt, dass man, sag ich mal, fast zwei Drittel der Tage. Sind das Veggie. Die Zahlen vom Chef? Das sind die Zahlen vom Chef. Ja. Dann, 60-40. Das heißt, man könnte die Tage auch 60-40 aufteilen. Nur 40% der Tage gibt es Fleisch. Aber das wäre dann nicht fair, glaube ich. Aber das habe ich mir jetzt so zurechtgelegt. Ja, das ist auf jeden Fall ein das Thema. Das bleibt ein spannendes Thema. Das kann man nicht endlich. Ich meine, über kurz oder lang wird sich das wahrscheinlich eh in favor for the Veggie Option ausgehen. Ja, wer weiß. Er sagt ja auch, wie dass der Chefkoch sagt, genau. Er hat ja auch gesagt, vor 10 Jahren oder so wäre es genau andersrum gewesen. Da würden die Vegetarier und Vegetarierinnen eher behandelt, als wären sie krank. Ja, oder ärgern die Küche. Ein Problem. Ja, die Küche hat sich aufgeregt über die, die da extra Wurst wollen. Und jetzt ist es eher anders. Aber keine extra Wurst. Also halt keine. Ein extra Wurst. Von dem kann das schon sein, dass es gerade so ein Übergangsphase ja, ist. Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass es einfach wieder ändert, dass der Trend vegetarisch-vegan auch wieder verschwindet. Hm. Ja, wenn es dann so... ich frage mich, was Fleisch ist der nächste Trend? Aus dem genau, der nächste Trend. Ach so. Zuchtfleisch aus dem Reagenzgerät. Dann wird es wahrscheinlich beworben mit irgendwie null CO2-Emissionen in der Herstellung von deinem Hüftsteak. Mhm. Und dann ist es wieder... Okay. Gut. Gut, ja, wenn das Fakt so ist. Nummer 4 haben wir schon gehabt. Fakt Nummer 3. Die Mensa kann man mieten. Wenn man will. Als Privatperson, also wenn ihr Bock habt, könnt ihr in der Mensa eure Hochzeit feiern oder euren Geburtstag. Dann wird auch dort für euch gekocht. Ja. Der einzige Haken an der Sache ist der Preis. Denn man muss für ungefähr 8 bis 1000 Leute zahlen. Damit ist es sich für die Mensa. Also 8 oder 1000? 8. 800. Ja, also, aber wenn wir 800 bis 1000. Wenn wir den Essen 1 Preis nehmen von 3 Euro, dann wäre es 3000 Euro. Ich glaube auch nicht, dass die das Essen dann zu dem Preis von der Mensa anbieten, weil das ja subventioniert. Achso, stimmt. Er hat gesagt, man muss dann normale Marktpreise verlangen. Also ich denke mal... Wenn man sonst solche Restaurants und Gasthöfe... Da wirst du wahrscheinlich eher so bei 7 bis 10 Euro pro Person. Also 10.000 Euro. 8 bis 10.000 Euro, wenn es euch das wert ist, eure Hochzeit in der Mensa. Ich glaube, manche zahlen mehr für ihre Hochzeit. Stimmt, ja. Aber 10 Euro pro Person ist ja noch wenig kalkuliert, glaube ich. Dann spart man halt ein bisschen beim Brautkleid oder beim Outfit. Genau. Kostet halt der Ring ein bisschen weniger. Okay. Aber dafür ein unvergessliches Mensa-Erlebnis. Mit dem Essen deiner Wahl. Genau. Also, es ist durchaus möglich, auch als Privatperson kann man das wohl mieten, wenn man das nötige Kleingeld hat. Ich überlege mir das, ja. Ja, das will ich auch sagen. Dann, Fakt Nummer 2. 2, 2. Danke. das Fleisch ist, das hat mich tatsächlich auch überrascht, weil ich habe gedacht, das Fleisch in der Mensa, die Qualität eher madig, schwierig. Aber das Fleisch ist tatsächlich überwiegend regional, also kommt von regionalen Metzgern. Mhm. Und dadurch nicht aus Massentierhaltung, weil es hier im Südbadischen ja keine großen... Hat er gesagt. Ich. Ja, ich sehe das kritisch. Hat er wirklich Metzger gesagt? Er hat Metzger gesagt. Ja, Familienbetriebe. Ja. Okay. Er hat sogar ein paar Names gedroppt. Soweit ich weiß, zum Beispiel Metzgereien aus unserem Heimatort. Ja. Da heißt es auch schon, dass die zugeliefert werden und nicht mehr selber. Ja, das ist halt das Problem. Man weiß halt im Endeffekt nicht, wo kriegt der Metzger sein Fleisch. Und wird dann verkauft. Deshalb, das ist halt wirklich ich stehe dem so ein bisschen kritisch gegenüber. Das ist tatsächlich das Problem. Ich freue mich natürlich, wenn es so ist. Ja, man weiß es tatsächlich nicht. Man weiß halt nicht, wo kriegt der Metzger das Zeug her. Aber hoffen wir mal. Ich meine, wenn es nur das Bavü ist, schon mal eine Anfrage. Ja, schon mal viel, aber man weiß auch nicht so richtig, wo gibt es in Bavü Fleischzucht. Das ist ganz versteckt, damit da niemand investigativ Bilder Dinge aufdeckt. Ja. Na gut, ich kann jetzt auch irgendwie nur mutmaßen, aber das bringt ja auch niemand weiter. Ja, das stimmt. Aber das hat aber sich das auf jeden Fall ganz gut angehört, fand ich. Außer das Geflügel, hat er gesagt. Was damit? Kommt aus ganz Deutschland. Ja. Ah ja. Das heißt, das könnte durchaus Wiesenhof sein. Beispielsweise. Wahrscheinlich. Sage ich jetzt einfach mal so. Bei 6 haben wir auch gesagt, Hähnchenbrust Hawaii, meiden. Aber mit dem Zitronenhähnchen, das ist ja schon... Ja, der auch meiden. Dann muss ich halt essen. Ja, okay. Vielleicht, ja. Dann muss ich halt essen. Du kannst ja essen und dann gucken, wie hart die Knöchel sind dabei. Ja? Ach so, weißt oh. Ich hoffe, gut, nee. Ich will eigentlich nur... Hinter gucken, wie gesund das Tier ist, wie die Knochen ist. Ich möchte eigentlich schon nur die Brust. Und jetzt geht's so weit mit dem Thema rein. Okay. Gut. Trommelwirbel oder Trommel. Schon was anderes? Nee. Okay. Fact number one. Hey. Dieses große Angebot, Riesen. Der Chefkoch macht den Speiseplan tatsächlich komplett selber. Also er ist, wie hast du es ausgedrückt, das ist sein Baby, könnte man sagen. Ja. Ja? Ich das hast du das nicht so ich glaube schon, dass du Chief of Food. Ja, Big Boss ist auf jeden Fall. COF. Genau, also da redet jemand rein und er überlegt sich auch alle Essen selber quasi. Er ist der Herr über die Rezepte. Und es wird auch dann nicht großartig, die Essen werden angeblich nicht groß getestet vorher. Also wenn er sich ein Rezept überlegt, dann wird es mal gleich im großen Stil für 8000 Leute gekocht und rausgeballert. Zitat, Kochen ist Glückssache. Gesagt. Ja, also das war ein Epic-Zitat. Big Balls, würde ich sagen. Ja. Big Balls. Ja, wer sagt, komm, probieren wir das mal und dann gleich für 1000 Leute. Das sind Balls. Das ist eine Ansage. Ja, ich würde ja euch zwei, wenn ich euch zwei bekochen würde, würde ich es ja vorausprobieren. Also, danke. So groß sind meine Balls. Rücksichtsvoll von dir auf jeden Fall. Ja, gell. Okay. Ja gut, ich bin halt auch nicht so ein weit gereister, viel belesener und erfahrener Koch. Wie du hast gut aussehender vergessen. Gut aussehend, also zumindest die obere Hälfte vom Gesicht. Die Maske hat den Rest verdeckt. Aber ja, ich höre jetzt auf, sonst komme ich noch ins Schwärmen. das waren die Mensa-Fakten. Die neuen unglaublichen Mensa-Fakten. Aber das finde ich schon krass. Also man stellt sich das ja schon eher so vor, dass er irgendwie so inklusives Team-Meeting hat. Genau, und dann gibt es da so eine kleine Testcharge. Was wollt ihr? Ja, aber was könnte man machen? Das geht halt nicht. Habt ihr Ideen? Er hat halt das Zepter in der Hand. Und dann wird halt gemacht, was er sagt. Ja. Und irgendwo verstehe ich das dann auch, wenn man so einen großen Betrieb hat. In der Küche ist halt auch eine hierarchische Kultur. Muss halt einer sagen, wie es läuft, und die anderen halt machen, was der sagt. Und? Die können sich bestimmt auch mal kritisch äußern. Das dürfen die bestimmt machen, aber das traut sich wahrscheinlich gar nicht. Es läuft ja auch gut. Das kannst du nicht sagen, dass der Speiseplan schlecht ist. Das stimmt. Nee, das es gibt aber top. Ja, wie gesagt, man kann es mit so einem Essen kann man es eh nie allen recht machen. Das ist halt. Nee, aber ich meine, die Auswahl ist schon. Aber deswegen macht er ja meistens auch so einen guten Job, dass auch wir nichts zu meckern haben. Und wir sind ja wirklich. Kritisch auch. Da wird ja jeder trockene Abschnitt vom Fladenbrot genau inspiziert. Und das von mir nicht. Ich bin vielleicht kaiserkritisch, aber ich bin nicht fladenbrotkritisch. Kaiserkritisch? Ja. Wegen dem Graubrot. Ja. Ach so, Kaiser. Aber auch weil der Kaiser so ein wachsendes Geschwür in Freiburg ist. Jeder kleine Bäcker wird halt weggeplatzt wegen dem Kaiserriesen. Ja, aber. Aber was ist denn Kaiser? Heißt der Bäcker auch Kaiser dann? Hä? Heißt der auch Kaiser, die Filiale? Ja, Kaiser ist Backstube. Hab ich ja noch nie gesehen. Oder die Kaiserin. Was? Kennst die du Kaiserin nicht? Ist auch. Ja, ja. Ah, das kenne ich. Kennst du nicht Bäcker Kaiser? Irgendwie, nee. Kaiser hat so gefühlt, könnte jetzt irgendwie spontan, glaube ich, 5 Filialen in der Innenstadt sagen, wo die sind. Okay. Und dann in den ganzen. Die sind bestimmt auch in den Orten. Achte ich da einfach nie so drauf. Ja, die sind sehr präsent, die sind sehr groß. Aber du musst da ja nichts kaufen. Ja, ich mag aber das Graubrot nicht so. Das habe ich noch nie gesehen, aber habe ich nicht drauf geachtet in der Filiale. Ich glaube, die verkaufen es nicht als Graubrot. Nee. Da steht nicht 400 Gramm Graubrot. Wenn die schlau wären, würden sie ein Mensa-Franchise mit dem Graubrot nehmen. Ja, genau, Mensas Graubrot. Mensas Finest. Ja, richtig. Graubrot. Damn, dann könnten sich die Leute morgens, können die sich so wie Studis fühlen, wenn die dann das Graubrot kaufen und dann sagen, komm, sind wir wieder wie früher. Es gab bestimmt die Nonnen auch schon aufgeschnitten. Das ist auf jeden Fall. Daher kommt, glaube ich, das Graubrot. Das gab es einfach schon bei den Nonnen auch. So altes, vertrocknetes, von Ratten angefressenes. Ungesäuertes. Ja, so schlecht ist es auch nicht. Okay, stimmt. Aber ein bisschen säuerlich ist doch tatsächlich, gell? Ja. Sauerteig-Graubrot vielleicht. Mhm. Gut. Neu ist es nicht. Gut, du bleibst beim Fladenbrot, du bleibst beim Simmel. So, solange es geht. Und das Graubrot bleibt im Kasten. Das ist auch so ein Zungenbrecher. Graubrot bleibt im Graubrot. Und Brautkleid bleibt Brautkleid. Und Blaukraut auch. Mit Blaukraut ist es schwieriger. Oh ja. Das wird selbst gemacht. Das stimmt. Der Kohl kommt roh, das wird geschnibbelt, das wird eingekocht. Das ist ein aufwendiger Prozess. Die Gerätschaften, die wir da zu sich so Gesicht bekommen haben. Ich habe vor allem den AZ-80. Den AZ-80? Der AZ-80 hat mich fertig gemacht. Der alles zerkleinere 80. Da, wo die Pest alle Leute, die eine schlechte Erziehung genossen haben und nicht abessen, deren Essen wird von einer Angestellten der Mensa in so ein Freiburg-typisches Bächle gekehrt. Und dieses Bächle führt über ganz viele Rohrleitungen irgendwo in den Keller, in den AZ-80. Und im AZ-80 wird es zu einer kleinen Häckselmasse und dann wird es da nochmal weitergeleitet und geht von da dann in diesen Mülleimer, den wir ja auch... So, das Wasser wird noch entzogen. Da wird noch Wasser entzogen, genau. Damit es nicht so pumpig ist, genau. Und dann... kommt es in einem gekühlten Raum, damit es nicht anfängt irgendwie zu mocken, in so eine Mülltonne rein. Und sogar das sah eigentlich nicht so ekelhaft aus. Wir hätten nichts draus machen können. Ja. Finde ich auch. Also, wenn es jetzt... Stell dir mal vor, das wäre jetzt in so eine Glasschüssel gefallen, anstatt in einen schwarzen Mülltonne. Und du hättest es dann weggezogen. Hat ausgesehen wie Salat. Ja, das stimmt schon. Hat ausgesehen wie Salat. Ja, aber es kommt natürlich nicht mehr auf den Teller, sondern es kommt in eine Biogasanlage, wie wir gelernt haben. Ja. Und es wird Strom gemacht. Also vielleicht doch gut, wenn ihr nicht alles immer abisst. Ja. Ich nehme es vielleicht doch zu. Ja, da muss ich vielleicht auch nochmal kurz sagen, Fee, du hattest recht, ich habe Platz 7 vergessen. Oh, aber wo war der Typhoon Tofu-Fact? Ja, aber passt jetzt sehr gut rein. Der Typhoon Tofu-Fact war bei Platz 8. Ah, ja. Platz 7 war, pro Student bleiben durchschnittlich 35 Gramm Essen übrig. Mhm. Am Tag. Also, das ist eine schwierige Zahl zu schätzen, wie viel... Ja, ich meine, Gramm Essen sind. Dein Essen hat vielleicht so 500, 600 Gramm, würde ich sagen. Ja. Ah, viel Essen, oder? 400, 500. Ich meine, wenn du jetzt zum Beispiel einen vollen Teller hast beim Bistro und es abgewogen hast, dann ich hast du also so, ja, so 300 bis 400, dann kommt man so mit 5, 6 Euro raus. Aber dann ist eher ein bisschen zu wenig zum Essen, das stimmt. Sag mal im Schnitt 500 vielleicht. Okay. Also, bei mir bleiben 8%. So, im Schnitt bleiben bei mir wahrscheinlich 0,5 Gramm übrig. Die Zahl ist halt, da fahren so, weil bei manchen halt irgendwie 300 Gramm übrig bleiben und dann. Ja, manchmal sieht man das und dann schüttel ich immer den Kopf. Alles für der AZ. Wie kann der auch was zu schaffen hat. AZ 80, Alter. Was für ein Teil. Ja. Das ist in, ich habe das im letzten gelesen, in Amerika ist das wohl ziemlich Standard in Haushalten, dass die so ein alles zerkleinerer haben. In der Spüle drin. Genau, unter der Spüle. Jeder zweite Haushalt hat da so ein alles zerkleinert. Das heißt, du tust deinen Biomüll einfach in die Spüle rein, es wird zerkleinert und kommt in den Wasserkreislauf und läuft dann einfach ab mit dem Wasser. Mhm. Könnte ich auch machen, ja. Ist in Deutschland verboten. Ja, weil da sich auch die Amis öfter mal auf die Finger sich auch die Ratten rein im Wasser, oder? Hä? Das ist ja auch essentiell. Ja, in Deutschland ist halt das nicht dazu gedacht, weil dann muss im Wasserkreislaufsystem muss natürlich auch das wieder rausgefiltert werden. Ja. Und das machen die in den USA dann schon und machen damit halt auch Strom, aber das wird halt in Deutschland nicht vorgesehen. Das ist halt einfach ein klassischer Sieb. Sonst läuft es halt irgendwo raus und dann verstopft irgendwie die Kanäle oder sonst was. Also kein AZ für zu Hause. Gibt es nur eine Mensa. Der AZ-80 wäre, glaube ich, ein bisschen zu groß. Und er ist sehr laut. Er ist sehr laut. Aber beeindruckend. Okay. Haben wir sonst noch was? Ja, wir arbeiten dran, dass wir vielleicht mit dem Chef nochmal ein Sit-Down-Interview hinkriegen. Mhm. Ja. Wir sind dran. Wir sind dran für euch, investigativ immer und auch vielleicht ein paar private Dinge zu erfahren. Not strictly only business talken. Ja, ich habe da so eine richtige Vorstellung, wie wir das aufziehen. Schnelle Fragerunde, so. Ja, ja. A oder B. Zack, zack. Ja. Ja, da kommen bestimmt mal lustige Sachen noch drauf. Ja. Aber ja, müssen wir schauen. der Mann ist viel beschäftigt, so wie wir auch, aber trotzdem stimmt, ja. Sind wir in diesem Fall noch die Bittsteller. Noch, sag ich. Wir gucken, was die Zukunft bringt. Ja, und bis dahin, bis nächste Woche. Rasenschwein, danke. Aber gut. 5 Euro ins Rasenschwein und dann bis nächste Woche. Bis dann. Macht's gut. Ciao.